خير إن شاء الله يا أخوة. كنا قد وصلنا إلى ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل أن نبدأ بذلك، هناك رؤية لعبد المطلب مشهورة، أن عبد المطلب رأى رؤيا، وفي رواية أنه رأى سلسلة من فضة خرجت من ظهره، وفي رواية أنه رأى شجرة قد نبتت من صلبه ووصلت إلى السماء وضربت أغصانها المشرق والمغرب. ولما سأل عبد المطلب كاهنة قريش عن هذه الرؤيا، فقالت له أنه سيخرج من صلبك رجلا يملك المشرق والمغرب وتدين له الناس، وكانه قصد بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بارك الله فيكم. في هذا الجزء فريق اسمه الاكليات دس دي بروفيت محمد دس دس دي دي دي فاتا فون انزم بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم gestorben war während der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم noch ein Embryo war, das wird ein Gebärmutter von der Mutter. Und der Großvater von unserem Propheten hat einen Traum gehabt. Er hat davon geträumt, in einer Überlieferung, dass eine Kette aus Silber von seinem Rücken entspringt sozusagen, oder springt, und das erste Ende ist in seinem Rücken und das zweite Ende ist im Himmel. In einer anderen Überlieferung, Abd al-Muttalib, der Großvater von unserem Propheten Muhammad sallam, hat davon geträumt, dass ein Baum wuchs. Und dieser Baum war so groß, dass das bis zum Himmel kam. Und das hat große Äste. Und im Westen und im Osten. Abd al-Muttalib ist zu einer Wahrsagerin damals gegangen. Es gab in Mekka eine Wahrsagerin, der ist zu ihr gegangen. Der hat ihr das erzählt, was sie geträumt hat. Da hat sie ihm gesagt, wenn das stimmt, was du geträumt hast, dann wird eine Person von deiner Nachkommenschaft kommen. Es wird ein Mann von deiner Nachkommenschaft kommen, der wird Osten und Westen beherrschen. Das wird herrschen über Osten und Westen, und die Leute werden ihm folgen. Und Allahu A'lam, war das der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde im Jahre des Elefanten geboren. Ulida an-Nabi sallallahu alaihi wa sallam fi 'am al-Fil. Wa qissat al-Fil qissa mashhura jiddan barakallahu fikum. Ulakhisuha bi sur'a. Ulakhisuha bi sur'a inshallah. Qissat al-Fil, كان هناك حاكم اليمن كان أبرهة الحبشي أو أبرهة الأشرم، وكان في صنعاء، وكان يجد العرب يسافرون إلى مكة، فكان يسأل إلى أين؟ كانوا يقولوا إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام، إلى البيت الحرام. فقال لماذا يقصدون الكعبة؟ فبنى في صنعاء، بنى كنيسة كان اسمها القليس، بنى كنيسة عظيمة ليصرف وجوه الناس عن البيت الحرام حتى توجه الناس إلى القليس. فمجموعة من العرب اتفقت وقاموا بشيء، يعني بحيث أنهم تغوط رجل في القليس وأهانوا هذه الكنيسة، فحلف أبرها أن يهدم البيت الحرام، فخرج ومعه الفيل فيلة باتجاه مكة حتى وصل إلى قرب مكة. كان هناك شيء من الإبل فأخذه، فكانت الإبل لعبد المطلب، فأتى عبد المطلب إلى أبرهة فتكلم معه، قال له أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. وخرج أهل مكة إلى الجبال ودعوا ربهم، فأرسل الله سبحانه وتعالى حابس الفيل وهو ملك، فالفيلة ما كانت تتقدم إلى الأمام. وثم أرسل الله سبحانه وتعالى على أبرهة وجيشه طيرا مجموعات أبابيل، أي مجموعات، وكانت ترمي عليهم حجارة من سجيل، أي حجارة من نار، فالله سبحانه وتعالى أبادهم وهرب أبرهة ولكنه في الطريق مات. وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قرآنا، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فإذا في هذه السنة على الأرجح، على الأرجح يعني ما عندنا يقين، ولكن على الأرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذه السنة. وانتبهوا بارك الله فيكم، هناك من قال أن الطير الأبابيل ويعني الطير المجموعات، وأن الحجارة من سجيل هي عبارة عن أمراض أو كذا، فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل لا دليل عليه. إنما الأصل القرآن، الأصل القرآن. البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هو دي قبوغن إميارة بس إلفانتن، إميارة بس إلفانتن natürlich das ist die stärkste Ansicht der Gelehrten. Das ist das, die stärkste Ansicht von den Gelehrten. Weil andere Gelehrten sagen nein, aber Allah Ta'ala alam, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wurde in diesem Jahr geboren. Was ist die Geschichte von diesem Jahr, das wird Jahr des Elefanten? Es gab in Jemen einen Herrscher, hieß Abraha, Abraha al-Habashi. Der kam aus Abyssinien, aber der war sozusagen Provinzleiter von Al-Jemen, von Jemen. Der Abraha al-Habashi, der hat gemerkt immer, dass die Araber in bestimmten Zeiten, dass sie in Richtung Mekka reisen. Dann hat er gefragt, was machen diese Leute? Man hat ihm gesagt, ja, diese Leute, die fahren nach Mekka oder die gehen nach Mekka, damit sie das Haus Gottes besuchen. Das wird das schwarze Haus, was in Mekka ist. Der hat gesagt, warum aber so weit? Ich werde eine Kirche bauen, weil Abraha Christ war. Ich werde eine Kirche bauen, die so schön ist, damit die Leute nicht mehr nach Mekka sozusagen reisen, sondern die kommen zu uns. Der hat dann in Sana'a, Hauptstadt von Jemen, er hat dort eine Kirche gebaut, die so groß war und so schön war. Die hieß Al-Qulays. Die hieß so, Al-Qulays. Damit die Leute in diese Kirche gehen und die verlassen das Haus Gottes. Manche paar Araber, die haben sich gesammelt und die haben jemanden gelassen in diese Kirche Abend, und er hat dort, der hat das geschändet, indem er dort sozusagen Stuhlgang gemacht hat. Das bedeutet, das war für sie eine Schande für die Kirche. Die kamen früh, dann haben sie das gesehen, dann hat Abraha gesagt, wer konnte sowas machen? Man hat ihm gesagt, die Araber, die haben das bestimmt getan. Der hat gesagt, bei Gott, ich werde das Haus, was sie immer besuchen, zerstören. Und er wollte Mekka dann zerstören. Und er hat natürlich seine Soldaten zusammengesammelt und mit Elefanten, und sie sind alle in Richtung Mekka marschiert, damit er das Haus Gottes zerstört. Bis Abraha und seine Soldaten vor Mekka angekommen sind. Dort hat er ein paar Vieh gesehen und dann hat er das genommen. Diese Kamele und so weiter, die waren, die gehörten Abdul Muttalib, dem Großvater von unserem Propheten Muhammad Sassam. Abdul Muttalib ist so hingegangen zu Abraha, er hat ihm gesagt, das gehört mir, gib mir meine Tiere zurück. Er hat ihm gesagt, ich komme hier, um das Haus Gottes zu zerstören und du willst Kamele haben. Er hat ihm gesagt, mir gehören diese Kamele und das Haus gehört Gottes, gehört Gott. Und der einzige Gott wird sein Haus schützen. Die Leute von Mekka haben Mekka verlassen und sie sind zu Bergen, auf die Berge. Und die haben gewartet und die haben Allah um Hilfe gebeten. Dann hat Allah Vögel in Scharen geschickt. Diese Vögel, die haben glühende Feuersteine und die haben das die Soldaten von Abraha auf die Soldaten von Abraha geworfen, und die Elefanten, die könnten nicht mehr nach vorne kommen, weil Allah subhanahu wa ta'ala einen Engel gesandt hat, der diese Elefanten sozusagen zu stoppen gebracht hat. Das wird Elefant geht rechts, geht links, geht nach hinten, aber nach vorne nicht. Und so hat Allah Mekka geschützt. Und die Leute von Mekka haben eigentlich ein Zeichen gesehen Gottes. Die sollten glauben, aber leider, die haben Götzen angebetet. Und in diesem Jahr ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geboren. Das ist natürlich die stärkere Ansicht von den Gelehrten. Und hier, barakallahu fikum, ich bemerke etwas, was sehr wichtig ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat natürlich Koran herabgesandt. Zurat al-Fil. Das wird Surah von Elefanten, ist diesbezüglich. Und es steht drin, dass Allah subhanahu wa ta'ala Vögel in Scharen geschickt hat und sie haben die anderen mit glühenden Feuersteinen beworfen. Manche haben gesagt, nein, das sind die Krankheiten und die Vögel, die können keine glühenden Steine und sowas werfen. Das stimmt sowas nicht. Was im Koran steht, ist die Wahrheit. Aufpassen, Barakallahu fik. Was im Koran steht, ist die Wahrheit. Nicht, was manche gesagt haben. Ja? Barakallahu fik. In diesem Jahr ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam natürlich geboren. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geboren war, dann hat seine Mutter etwas gesehen. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحمل يعني كان مريحا لأمه فلما ولد وحملت به أمه رأت أمه نورا أضاء أمامها ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها نور أضاء ما بين المشرق والمغرب وكذلك سقطت شرفات قصور كسرى كان عندهم 14 سقطت كلها آذنا بأنه يعني سينتهي حكم كسرى وفعلا كان الأمر كما كان أي أنه بعد 14 حاكم انتهى ملك الفرس على يد المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم يعني جعله الله سبحانه وتعالى خاتم النبي وكتبه الله خاتما للنبي وآدم مجبول في طينته يعني قبل خلق السماوات والأرض لأن الله سبحانه وتعالى كل شيء قدره تقديرا سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤية أمي التي رأت شوية الرؤية التي رأت أنه أضاء المشرق والمغرب أضاء المشرق والمغرب لما نور لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت أمه إلى جده عبد المطلب تؤذنه بأنه قد ولد النبي صلى الله عليه وسلم فسماه محمدا عبد المطلب سماه محمدا هذا الاسم محمد لم يكن اسما معروفا بين الناس كان هناك هذا الاسم ولكن لم يكن معروفا فيعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بهذا لما سماه عبد المطلب هذا الاسم استغرب الناس فقال لماذا تسميه بهذا الاسم قال حتى يحمده حتى يحمد من قبل الله سبحانه وتعالى ويحمده الناس في الأرض يعني حتى يبارك عليه الله وحتى يحمده الناس في الأرض بارك الله فيكم دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم اسم يار ديس إلفانتن جبولن يار ديس إلفانتن وار 570 أو 571 نخ جبورت فون يسوس والله تعالى على وعلم natürlich die Mutter von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine leichte Schwangerschaft gehabt und als sie schwanger war, die hat geträumt von Licht, was aus ihr rauskommt, leuchtet. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geboren war, da hat sie nochmal Licht gesehen, dass das hat Horizont geleuchtet, Westen und Osten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich war der letzte Prophet, als Adam noch in seiner Tongestalt war. Und ich bin das Bittgebet von Ibrahim, von meinem Vater Ibrahim a.s. Und ich bin die frohe Botschaft von Isa a.s. Und ich bin auch der Traum, was meine Mutter geträumt hat. Das bedeutet, der war Licht für die Welt. Sallallahu alaihi وعلى الله وسلم رحت لايتهم فن الله سبحانه وتعالى جزان der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم wurde am Montag geboren am Montag aber wann genau wissen wir nicht in Rabi al-Awwal in diesem Monat am Montag aber wann genau wissen wir nicht die Leute sagen 12. Rabi al-Awwal es gibt keinen Beweis dafür يعني أخوة الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 ربيع الأول لا دليل على هذا وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم اثنين متى بالضبط الله أعلم متى بالضبط الله أعلم. Als der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم geboren worden war oder geboren wurde, hat seine Mutter die Nachricht seinem Großvater bringen lassen, dass er ein Enkelkind bekommen hat. Abdul Muttalib hat ihn sofort Muhammad genannt. Aber dieser Name Muhammad war nicht so bekannt in dem arabischen Gebiet, im arabischen Gebiet. Es gab andere, die Muhammad hießen, aber die waren sehr wenige. Da wurde Abdul Muttalib gefragt, was ist das für ein Name? Er hat gesagt, ja, damit Allah ihn im Himmel lobt und segnet und damit die Leute auch auf Erde ihn loben. Deshalb wurde er Muhammad, der Gelobte und Lobende, genannt. Sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde im Haus von Abu Talib geboren und Hebamme, die dabei geholfen hat, war Al-Shifa Abdurrahman bin Auf. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في دار أبي طالب بشعب أبي طالب والقابلة التي ساعدت في الولادة كانت الشفاء عبد الرحمن بن عوف. natürlich طبيعي لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم السابع ذبحوا ونحروا الذبائح فرحا به وأبو لهب أعتق ثويبة لأنه أعتقد أنه ولد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفرح بنو هاشم به فرحا عظيما وانتبهوا يا أخو بارك الله فيكم هناك من يتكلم كثير أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم ولد السماء صارت كذا وانفتحت السماء والأرض انفتقت وصاروا كذا وهي فهذه الأمور كلها من المبالغات وكلها بارك الله فيكم من الإسرافات وحقيقة كثير منها مكذوب فانتبهوا لهذا الله يحفظكم بارك الله فيكم natürlich die Leute haben sich gefreut die Familie dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geboren wurde und die haben am siebten Tag geschlachtet für ihn und so weiter und sein Onkel Abu Lahab sein Onkel Abu Lahab بارك الله فيكم hat die Sklavin, die hieß Thuwaiba, hat sie frei gelassen, weil sie ihm diese Nachricht geholt hat, dass der Prophet Muhammad zusammen geboren wurde. Hier bemerke ich noch etwas, was sehr wichtig ist. Man hat viele, barakallahu fikum, viele Erzählungen erzählt. Als der Prophet Muhammad sallam geboren war, man hat gesagt, ja, der Himmel, die Sonne war weg auf einmal und der Mond konnte man nicht sehen und die ganze Erde hat geleuchtet und ich weiß nicht, was passierte und so weiter. Alles ist leider gelogen oder erfunden. Das sollte man aufpassen. Was richtig ist, dann richtig. Was nicht richtig ist, dann ist das nicht richtig. Barakallahu fikum. Da sollte man hier nicht übertreiben in diesem Zusammenhang. النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة منها محمد أحمد الماحي الذي يمحو الله سبحانه وتعالى به الكفر الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه يوم القيامة العاقب الذي لا نبي بعده عفوا كذلك هو النبي المختار والمصطفى والشفيع والصادق المصدوق ولكن هذه أهمها محمد وأحمد كما في القرآن وهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي أنا الحاشر أنا العاقب في der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gibt es verschiedene Namen. Die wichtigsten davon sind fünf in Hadith. Das war Bukhari und Muslim. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, ich bin Muhammad. Muhammad bedeutet, der gelobt wird. Ahmed, der Lobende. Al-Mahi, Radira. Das bedeutet, Allah hat den Schirk radiert. Mit ihm. Hat Kufr radiert. Al-Hashir, Versammler. Die Leute werden versammelt und der Prophet Muhammad s.a.w. wird der Führer sein bei der Versammlung. Al-Aqib, der Letzte. Das bedeutet, der letzte Prophet und Gesandter. Nach ihm kommt kein Prophet und kein Gesandter. Es gibt natürlich auch Al-Mustafa, des Auserwählte. Al-Sadiq, der Wahrhaftige. Al-Mastuq, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm wahrhaftig offenbart. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم نسب كريم ولكن سأختصر هذا الأمر لا نتكلم عن نسب لأنه بارك الله فيكم يعني سنتكلم هنا عن الأسماء وهي بالنسبة لنا صعبة المهم الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من مضر انتبهوا النبي صلى الله عليه وسلم من مضر ومضر من أولاد عدنان وعدنان من من من من نسل إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام. Für uns ist wichtig jetzt, wir können die Abstammungskette von unserem Propheten Muhammad s.a.w. sagen, aber das werde ich uns sparen, in Italien, wer der Prophet Muhammad s.a.w. war. Aber hauptsächlich ist der Prophet Muhammad s.a.w. ist von Quraysh. Quraysh ist ein, sozusagen von Nachkommenschaft von einer, der heißt Mudar. Mudar. Mudar ist von Nachkommenschaft von Adnan. Adnan ist von Nachkommenschaft von Ismail a.s. Und Ismail ist der Sohn von Ibrahim a.s. Das ist wichtig zu wissen. Der Prophet Muhammad s.a.w. ist von der besten Abstammung überhaupt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn auserwählt, dass er der letzte Gesandte Gottes wird und dass er von der besten sozusagen Stamm sein wird. Allah subhanahu wa ta'ala istafa an-Nabi s.a.w. an yakuna min khiyari al-khalq. بالنسبة لي بارك الله فيكم من طرف الآباء وطرف الأمهات والأنبياء يكونوا من أحسن الناس نسبا فهو من أحسن الناس نسبا دي بروفيت الإيمة دي مثل فون دا بستن فاميلين زين فون دا بستن أبشتامون زين ودي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم إس فون ديزا بستن أبشتامون سو إس دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم جبوغن. النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد صلى الله عليه وسلم أرضعته أمه أول من أرضعته آمنة بنت وهب ثم أرضعته ثويبة جارية أبي لهب نعم ثويبة جارية أبي لهب هي التي أرضعته وكانت كان العرب من عاداتهم أن يرسلوا أولادهم إلى الصحراء حتى يتعلم اللغة وحتى يشتد عود وصلب هذا الولد فكان تأتي نساء خاصة هذه تسمى المرضعات يأتينا إلى قريش إلى مكة وهن من أهل البادية النسوة فيأخذنا معهن الأطفال للرضاع وثم بعد سنتين أو بعد أربع سنوات يرجعنا الأطفال إلى أهلهم فيكون الولد قد اشتد عوده وتعلم لغة الصحراء تعلم اللغة العربية ويعني اشتد وهنا بارك الله فيكم نأتي إلى قصة حليمة السعدية من بني سعد وهي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم بعدين أغلبًا فادي زخسو als sie ein Kind bekommen haben als Baby als sie Baby bekommen haben da hat die Mutter erstmal vielleicht gestillt und dann später hat man dieses Baby in die Wüste geschickt und es gab dafür Frauen die stillen und die nehmen diese Babys und die bekommen dafür ein bisschen Geld und die stillen diese Babys damit, warum hat man das gemacht, damit diese Babys später, wenn sie wachsen, dass sie stark werden, dass sie die arabische Sprache richtig beherrschen, weil sie in der Wüste besser gesprochen haben und der Prophet Muhammad war von diesen Kindern oder von diesen Babys, die geboren worden sind. Als der Prophet Muhammad s.a.w. geboren wurde, hat seine Mutter ihn gestillt. 3 Tage oder 7 oder 9 Tage. Und dann hat eine Frau, die hieß Thuwaiba, die ist die Sklavin von Abu Lahab, den Propheten Muhammad s.a.w. gestillt. Und dann später hat eine Frau, die hieß Halima, Halima von Bani Sa'd, und die heißt Halima Sa'diyya, die hat den Propheten Muhammad s.a.w. gestillt. Und diese Halima hat eine sehr schöne Geschichte, vielleicht, dass wir, barakallahu fikum, diese Geschichte erzählen. Und dann kommen wir heute zu Ende. Bi'idhnihi ta'ala. قالت حليمة قالت قدمت مكة في نسوة من بني سعد نلتمس الرضاع يعني الرضعاء الأولاد في سنة شهباء يعني في سنة ذات جد وقحط وكانت حليمة على أتان لها ومعها صبي ومعها ناقة مسنة ناقة مسنة وما كان عندها شيء من الحليب هذه الناقة وما كان عندها في ثديها حليب لابنها ما كان عندها فقر وجدب وقحط والناقة ما عندها شيء قالت فقدمنا مكة فكل النسوة لما كان يعرض عليهن النبي صلى الله عليه وسلم النسوة يقول لا لا لا ما ناخده ليش؟ لأنه يتيم واليتيم فقير لن يأخذ مالا كثيرا فما بقيت امرأة إلا وأخذ الطفل طفلا إلى من بقيت حليمة قالت يلا أنا أكره أن أرجع وكل النسوة أخذنا أطفالا إلا هي رضيعا إلا هي فقالت والله لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه فقال لها زوجها قال لا افعلي لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا ويبارك لنا فيه فسبحان الله قالت فذهبت إليه قالت فذهبت إليه فهو في ثوب صوف صلى الله عليه وسلم قالت أبيض من اللبن يفوح منه المسك وتحته حرير أخضر راقد على قفاه يغط يعني ينام قالت فدنوت منه رويدا فوضعت يدي على صدره فتبسم ضاحكا وفتح عينيه لينظر إلي فخرج من عينيه نورا حتى دخل خلال السماء وأنا أنظر قالت فقبلته بين عينيه وعطيته ثدي الأيمن فأقبل عليه بما شاء من لبن فحولته إلى الأيسر انتبهوا فحولته إلى الأيسر فأبى فكانت تلك حالته بعد يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذ الثدي الثاني ليش؟ لأخيه فروي وروي أخوه ثم أخذته بما هو إلي عفوا بما هو إلى أن جئت به رحلي فأقبل عليه ثدياي بما شاء الله من لبن فشرب حتى روي وشرب أخوه حتى روي فقام زوجها أبو كبشة كان يسمى فقام أبو كبشة إلى الناقة فإذا بها لحافل يعني حليب ما كان عنده حليب فإذا بحل علي فحلب لنا فشرب وشربت حتى روينا وبتنا بخير ليلة فقال لها زوجها أبو كبشة قال يا حليمة والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة يعني شيء حصل لك أنت تباركتي يعني النسمة مباركة أجتك قالت والله إني لأرجو ذلك قالت ثم خرجنا فركبت أنا أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب يعني صارت ما يقدر عليها شيء ما يقدر عليها شيء من حمورهم حتى إن صواحبي ليقولنا يعني النساء اللي كنا معها ليقولنا يا ابنة أبي ذؤيب ويحك يا ابنة أبي ذؤيب ويحك ارفقي علينا أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها فقل لهن بلى والله إنها لهي هي فقلنا إن والله إن لها لشأنها يعني لما أتينا كانت الحمار الأتان ما كانت متأخرة الآن صارت تسبقهم كثير يقولونها شوي شوي كلهم ما يعرفوا طبعا هذه بركة بركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، يعني في الحليب وكذا وهذه الأمور. بارك الله فيكم. حليمة دي كام فون دا فوستة فون أنم أرابيش نشتم دي اسم بني سعد. Und diese Leute, die haben Frauen, die stillen, ja. Und Halima war auch eine Frau, die stillt. Die holen Babys, zum Beispiel, jede von ihnen hat ein Baby und die gehen nach Mekka und die holen von Mekka auch Babys, die stillen die, damit sie Geld dafür bekommen. Dann Halima war dort in Mekka und sie haben gesucht nach Babys. Dann alle Frauen, die stillen, als man ihnen gesagt hat, hier ein Baby, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann haben sie gesagt, nein, wir nehmen ihn nicht. Warum haben sie ihn nicht genommen? Weil er weise war. Weil er ein weises Kind war. Das bedeutet, der hat keinen Vater gehabt. Und die Leute haben gedacht, diese Frauen haben gedacht, ja, weil er keinen Vater hat, dann werden sie kein Geld geben. Kein richtiges Geld geben wie die anderen. Und deshalb, die wollten ihn nicht. Auf jeden Fall, da hat Halima erzählt, alle die Frauen, die mit mir waren, die haben Babys mitgenommen. Außer Halima. Die hat kein Baby. Außer sie. Die hat kein Baby genommen. Da hat sie gesagt, naja, ich gehe zu diesem Kind, der keinen Vater hat, und ich nehme ihn mit. Vielleicht, Allah subhanahu wa ta'ala segnet das für uns. Dann hat sie ihn genommen. Als sie ihn genommen hat, dann hat sie gesagt, ich bin zu ihm gegangen. Der war so süß. Und sein Gesicht war weißer als Milch. Und man könnte das Angenehme, den angenehmen Geruch von ihm riechen. Und unter ihm war grüne Seide. Und der hat geschlafen. Und als ich ihn genommen habe, der hat seine Augen aufgemacht und der hat gelächelt. Salawatullahi wa salamu alayhi. Und er hat mich angeschaut. Als ich in seinen Augen gesehen habe, es kam Licht, das leuchtete bis zum Himmel von ihm. Das ist, wie er schön war, sallallahu alayhi wa sallam. Dann habe ich ihn zwischen seinen Augen geküsst und ich habe ihm Milch gegeben von der rechten Seite. Der hat getrunken, bis er satt war. Dann wollte ich ihm links geben, der wollte das nicht haben. Warum? Weil er noch einen Bruder hat. Das war ihr Sohn. Die Gelehrten sagen, auch in dieser Sache war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerecht. Dass sie ihm Recht gegeben hat, der hat genommen, aber links nicht, der hat das gelassen für seinen Bruder. Salawatullahi wa sallam alaihi. Dass sie gesagt, dann habe ich ihn mitgenommen. Und ich war dann auf mein Eselstute. Die kam auf ein Eselstute. Als sie gekommen sind nach Mekka, ihr Eselstute war immer hinten. Und die anderen waren vor. Die haben immer gesagt, komm schnell, mach schnell. Aber ihr Eselstute könnte sich nicht so viel bewegen. Und die haben auch mit sich, die haben eine Kamelstute. Die hat nicht so viel Milch gehabt. Und sie selber, Halima, die hat nicht so viel Milch gehabt. Da hat sie gesagt, als wir dieses Kind genommen haben, dann habe ich so viel Milch gehabt. Dazu, mein Mann, habe ich geschickt zur Kamelstute, der hat auch Milch bekommen. Das war voll Milch bei der Kamelstute. Und mein Mann hat mir gesagt, was ist los mit dir? Du hast etwas Gesegnetes. Du hast einen Segen bekommen. Es gibt etwas bei dir, was nicht normal ist. Da hat sie gesagt, da sind wir weggegangen und ich habe mein Eselstute nochmal genommen. Die Frauen, die mit mir waren, die haben mich dann gerufen. Die haben gesagt, langsam, langsam. Sie war am schnellsten. Sie könnte sie nicht erreichen. Und diese Sachen alle, barakallahu fikum, passieren, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesegnet ist. Salawatullahi wasalamu alaihi. Von seiner Kindheit. Das wird von seiner Geburt. Dann haben die Frauen gefragt. Die haben ihr gesagt, ist das nicht dein Eselstute? Dann hat sie gesagt, ja. Sie sagt, was ist los dann? Dann sage ich, weiß nicht. Qalat, thumma qadimna manazilana min biladi bani Sa'd. وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي انتبه فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا يعني لبنا يعني لبن عندها، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن. يعني بالمنطقة اللي هم فيها كانت الغنم اللي عندها تذهب تأتي معها عندها لبن وتشبع، أما الآخرون ما عندهم شيء، فكان الناس يقولوا ويلكم اسرحوا يعني بغنمكم حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب يعني حليمة، فتذهب الغنم إلى هناك ترجع ما عندها حليب كذا إلا غنمها، إلا غنمها شباع ولبنة يعني أنه يكون عندها لبن. قالت فما عرفنا تلك الزيادة إلا بعدما أتانا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا أخو الله سبحانه وتعالى بارك في كل شيء في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبعدين ذهبت حليمة إلى أمه فقالت لي يا ريت تتركي عندنا للسلام خير، في بركة في بركة، بارك الله فيكم. Dann als sie zurück nach Bani Sa'd gekommen ist, das wird, wo sie gelebt hat, da hat sie erzählt, die Leute haben, das bedeutet die Schafe dort, die Schafe und die Tiere, die haben nichts zu essen gehabt. Und die haben kein Milch gehabt. Aber meine Tiere, meine Schafe haben immer Milch gehabt und die waren immer satt. Die Leute haben gesagt, schickt eure Schafe mit den Schafen von Halima, das wird von Bintu Abi Zuaib, schickt mal. Aber die gehen mit, die kommen nicht mit Milch und sowas, außer unserer Schafe. Dass sie gesagt, das war ein Segen, dass der Prophet, der war kein Prophet, die waren nicht bewusst, dass er Prophet ist, aber das war ein Segen für sie, dass der Prophet dabei ist. Dann hat Halima seine Mutter darum gebeten, dass er bei ihnen nochmal bleibt. Noch ein bisschen bleibt, weil sie immer Segen von ihm, dass er durch ihn bekommen hat. Wann ist der Prophet Muhammad s.a.w. eigentlich zurück? Es gibt eine Geschichte, die sehr wichtig ist, weil viele Orientale und Orientalisten, die haben das verleugnet und die haben gesagt, unmöglich und so weiter. Ist egal, was diese Leute sagen, wir glauben an Allah, wir glauben an Koran, wir glauben an die Sunna vom Propheten Muhammad s.a.w., authentische Sunna vom Propheten. Und wenn was im Koran und Sunna ist, dann ist egal, was die Leute sagen, wenn sie auch Milliarden sind. Das ist unser Glaube, das ist unser Islam. Auf jeden Fall, القصة هي في حادثة قص في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع الأطفال يا أخوان، وعمره حوالي 4 سنوات إلى 5 سنوات، فإذا باثنين يأتيان النبي صلى الله عليه وسلم وهم ملكان، فيأتيا بطست من ذهب ويشقا صدر النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاه إلى بطنه، ويخرجا قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويغسلا هذا بالماء، وثم يعيدان قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويغلقان هذا أحشاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى حادثة شق الصدر. طبعا حاول بعض المستشرقين وبعض المنتسبين للإسلام والذين لا يفقهون لا بالفقه ولا بالسنة شيء، حاولوا طبعا تكذيب مثل هذه القصة. ولكن يا أخوة انتبهوا للمسألة، ديننا دين الحق وديننا من عند الله سبحانه وتعالى، وطالب ما ثبت شيء بالقرآن والسنة فانتهى بالنسبة لنا، انتهى، ما عندنا نقاش. حتى لو ملايين الناس يقولوا عكس شيء، كلام الله ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وليس كلام الناس. فانتبهوا لهذا، الله يحفظكم. فذلك حاول يقولوا كيف وكيف يأتي ويشقوا له صدره. طيب كيف؟ ما اليوم نحن بنشوف في من الساحرين ساحر أمام الناس يشق صدره ويخرج قلبه ويحط هكذا يبلع شيء من من من نقود وبعدين يخرجها من جلده يقطعه كذا. طيب ليش هذا تصدقون وهذا ما تصدقون؟ ثم نحن اليوم إذا الإنسان شق يده وبعدين ترك تلتئم لنفسه تلتئم. طبعا حاول يقول هذا صرع وما صرع، كله من باب التشكيك في الإسلام، ولكن ديننا هو الحق والحمد لله رب العالمين. فلما صارت هذه حادثة، طبعا حادثة شق الصدر، شوفي يا أخوة، هم لما أخرجوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه بالحكمة، غسلوه بالحكمة، صار في حكمة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وغسلوه بنور الإيمان. وهذه الحادثة كانت بارك الله فيكم يعني لحتى يعلم الناس أنه سيكون له شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت حليمة ذلك خافت عليه فذهبت به إلى أمه وتكلمت معها. وفي السنة بين الرابعة والخامسة بقي النبي صلى الله عليه وسلم عند أمه. بارك الله فيكم. Es gibt eine Geschichte, was ich erzählt habe. Die manchen Orientalisten und andere, die wollten das sozusagen das als, sage ich, Schwachstelle von unserer Religion nehmen. Und Alhamdulillah, unsere Religion hat keine Schwachstelle. Unsere Religion ist perfekt. Unsere Religion ist die Religion Allahs. Und Allah hat das offenbart. Deshalb, es gibt keinen Fehler im Islam. Wenn wir selber Menschen Fehler machen, aber der Islam hat niemals Fehler. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er ungefähr 4 Jahre alt war, der hat mit den Kindern gespielt, dann kamen zwei Leute. Die waren zwei Engel. Und die haben den Propheten auf den Boden getan und die haben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgeschnitten. Von seinem Hals bis unten, von seinem Bauch. Und dann haben sie sein Herz rausgenommen. Sie haben das in einem Schüssel Wasser, es gab Schüssel aus Gold und es gab drin Wasser. Die haben das Herz von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewaschen und dann haben sie das zugemacht. Ohne Nähen, ohne gar nichts. Diese Geschichte ist mit Sicherheit wahr. Weil dies sozusagen, die haben hier den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Herzen, das Herzen vom Propheten gewaschen mit Weisheit. Damit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam keine schlechten Taten auch macht. Damit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschützt bleibt. Und dass das, er verdient das sallallahu alaihi wasallam. Manche dieser Orientalisten, die haben gesagt, ja wie und so weiter. Dann stellen wir noch eine Frage. Wir sehen heute diese Magier. Dieser Magier, der kommt und der macht sein Herz raus. Oder einer, der schluckt eine Münze und dann holt er die Münze von seiner Hand. Und vor uns, der schneidet und das kommt Blut und der kommt. Da sagt man, glaubt ihr sowas? Sie sagen ja. Okay. Und wieso glauben wir nicht, dass ein Prophet ein Wunder gehabt hat? Und das war eine spezielle Sache für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nochmal, wäre diese Geschichte nicht authentisch, das wird nicht bewiesen, hätten wir auch nicht angenommen. Aber weil das bewiesen ist, weil das steht in Sahih Muslim, dann glauben wir dran. Weil wir authentische Überlieferungen sofort nehmen, ohne Wenn und Aber. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als das mit ihm passierte, dass sie das aufgeschnitten haben, ist sein Bruder, das Kind von Halima, ist zu Halima gegangen. Er hat ihr gesagt, der wurde getötet. Dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurück und er war nicht getötet. Halima hat Angst um ihn gehabt, das war, weil sie gesehen hat, dass es gibt etwas, was nicht normal ist bei diesem Kind. Das ist nicht wie alle Kinder. Immer Segen, immer geschützt. Diese Geschichte, dann hat sie ihn mitgenommen und zu seiner Mutter gegangen. Er hat ihm gesagt, das passierte so und so. Dann hat seine Mutter erzählt von Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie geträumt hat, als sie schwanger mit ihm war. Die hat geträumt davon und so weiter, was wir erzählt haben. Deshalb, barakallahu fikum, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurück zu seiner Mutter. Und er war zwischen 4 und 5 Jahre alt. Salawatullahi wasalamu alaihi. Das nächste Mal, inshallah, reden wir über Barakallahu fikum, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seiner Mutter und dann bei seinem Großvater und dann bei seinem Onkel Abu Talib. Das bedeutet jetzt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist 4 Jahre alt geworden. Für uns jetzt, nach unserer Zeitrecht, das wird nach unserer Unterricht sozusagen Einheiten. Wir haben angefangen schon bei Ibrahim alaihi salam. Wir haben bis zur Geburt von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heute haben wir über seine Geburt gesprochen, dann über Stillzeit und Barakallahu fikum, das nächste Mal reden wir über die Zeit von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was er verbracht hat bei seiner Mutter, dann bei seinem Großvater, dann bei seinem Onkel Abu Talib und so weiter. Inshallah kommen wir langsam, dass man mehr und mehr erfährt von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا تكلمنا اليوم عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، عن عام الفيل، عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الرضاع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقصة كريم السعودية. وإن شاء الله المرة القادمة سنتكلم عن كفالة أمه له، كفالة جده له، وكفالة عمه أبو طالب. فأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين. في سؤال عن هذه المواضيع التي تكلمنا عليها، تفضلوا. Gibt es Frage speziell zu diesem Thema, was wir erzählt haben? Bitte. Nur zu diesem Thema. Na. Chef, an Asma al-Muslim, al-Bashir wa al-Nadir, und Asma al-Shaykh al-Quran. Hadi. الحكي غير صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد أمه ماتت. Bruder stellt eine Frage und sagt, stimmt es, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er geboren ist, dann starb seine Mutter? Nein, das stimmt nicht. Weil seine Mutter in Medina starb und nicht in Mekka. Neben Medina. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seinen Vater nicht gesehen, aber seine Mutter doch. Ja. Ja. Mahrez. عندما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم نزلت سورة المسح هذا صدر لا ما لها علاقة فيها ما لها علاقة بس النبي ما كان عمره 4 سنين شو دخل على المسح على صدر هذا شالوا كل شيء اللي فيه من سواد يعني أيوة من سواد وجعلوه حكمة قال أن يعني شالوا الشر اللي فيه وكذا بيزن منتبه Nein, weiß ich, du hast, ich bin nicht dumm, aber wir sind noch munter. طيب, Firafi, zum Thema speziell. Herr Hassan, Sie haben gesagt, dass der Prophet, als er den Milch getrunken hat, hat er gelesen von seinem Bruder. Du hast gesagt, er war gerecht, aber als Kleiner. Heißt das, dass er gewusst hat, dass er... Der hat nicht gewusst, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das nicht gewusst, aber Allah hat ihn das so gemacht von Anfang an. Allah hat ihn geschützt, Allah hat ihn gesegnet, weil er der Prophet Gottes ist, der letzte Gesandte Gottes ist. Und er musste so sein. Der Bruder sagt, ja, wie war das mit dem, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von der Brust, von der rechten Seite von Halima genommen hat, aber als sie ihn hat, der hat das nicht genommen. Der hat das für seinen Bruder gelassen. Hat er gewusst, was er tut? Natürlich nicht. Der war ein kleines Baby. Aber das war durch den Schutz Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so gesegnet und so weiter, dass er das macht. Natürlich, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war ohne sozusagen sein Vater, starb, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch sozusagen im Embryonalalter war. Und seine Mutter dann starb, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6 Jahre alt war. Sein Vater mit... Und das alles, das gehört dazu. Dass das Kind weise war. Das bedeutet weise Kind ohne Vater. Und dann sein Vater gestorben ist. Und dann später seine Mutter. Dann später war er bei seinem Großvater. Dann war er bei seinem Onkel. Der hat dann Schafe gehütet und so weiter. Das gehört alles dazu. Weil die Propheten, die müssen auch sozusagen leiden. Damit sie Leid von den anderen sozusagen fühlen können. Das Gefühl haben, wie die anderen leiden. طيب, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wir sind sehr gut in der Zeit. غدا ما في عندنا درس. غدا ما في درس إن شاء الله لأنه مو موجود. مساء لست موجود. Morgen, barakallahu fikum, fällt Unterricht aus, weil ich nicht da bin. Ich werde inshallah in Hannover sein, bi'izni ta'ala. Dann Samstag, bi'izni ta'ala, machen wir weiter mit Grundlagen des Islam. Mit Grundlagen des Islam machen wir weiter. Und nicht vergessen, barakallahu fikum, nicht vergessen, ab Sonntag machen wir zwischen Maghrib und Isha. Maghrib und Isha. Ab Sonntag, am diesen Sonntag. Weil Sonntag, die Zeit wird umgestellt. Samstagabend wird die Zeit umgestellt. Samstag wie heute. Ja, Samstag wie heute. Ja, Yom al-Sabt. Nitkellem an Usul al-Islam. Yakun al-Dars ba'd Salat al-Isha. I'tibaran min al-Ahad. Yakun al-Dars bayn al-Maghrib wal-Isha. Bayn al-Maghrib wal-Isha. I'tibaran min al-Ahad. Für die Brüder und Schwestern auch im Internet. Ab Samstag normal ab Sonntag, dann haben wir Unterricht sozusagen ab 20 Uhr ungefähr. 20 Uhr haben wir den Unterricht. Zwischen 20 Uhr und 21 Uhr 25 so ungefähr. Und das ist genug, inshallah, dann haben wir genug Zeit, bi'izni ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ma'al nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallim sima kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.